Ich weiß ja nicht mal, was Liebe ist. Das macht doch nichts. Ich weiß es. Es geht raus an jeden Mann. Liebe ist, die Bedürfnisse von jemand anderem über seine eigenen zu stellen. Olaf, du schmilzt. Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt. Sie war die eine, ganz sicher. Ich weiß, du kannst das nicht so schnell vergessen. Und denkst an damals das romantische Spaghetti-Essen. Eure Lippen haben sich in der Mitte getroffen. Sie hat gesagt, sie liebt dich, doch sie war nur ein bisschen besoffen. Du warst ihr Tarzan im Dschungel, hast dir dein Mädel geholt. Sie hat dir Gott und die Welt versprochen, weil dein Penis war groß. In dieser verkorksten Welt von heute kannst du niemandem vertrauen. Sie lügen unterbewusst, deshalb trau niemals einer Frau. Sie will dich testen und du denkst, du bist zu allem bereit. Denn du hast sie damals aus dem Turm von einem Drachen befreit. Und jetzt habt ihr euch beide, die anderen, sie starren nur neidisch auf ihren Arsch. Aber du denkst dir, nice, Mann, krass, sie ist deine. Jahrelang seid ihr beide durchs Höllenfeuer gelaufen. Doch irgendwann wird sie dich reulich mit einem neuen austauschen. Das ist der Lauf der Dinge, akzeptiere nichts ist für ewig. Du musst bereit sein zu gehen, bevor es mit dir zu spät ist. Wir lieben idealistisch und Frauen opportunistisch. Also wunder dich nicht, dass morgen schon sein Cock in ihr drin ist. Aber sie war deine Prinzessin, plötzlich schert sie sich einen Dreck. Sie sagt an einem Tag, ich lieb dich, und am nächsten ist sie weg. Tja. Mach ihr keinen Antrag auf dem Balkon. Mach ihr keine Geschenke, Mann, du wirst safe enttäuscht. Sie ist nicht das auserwählte Einhorn. Eines Tages fickt sie mit deinem besten Freund. Es gibt keine Disney-Liebe. Nein, nein, es gibt keine Disney-Liebe. Nein, nein, es gibt keine Disney-Liebe. Hör die eine auf zu vergöttern. Und vergiss nicht, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Yeah. Junge, nix Hakuna, nix Matata, bitte wunder dich nicht, dass dein bester Bruder in ihrem Arsch war. Du darfst dir die Fremdgescheiße niemals verzeihen. Ihr habt ein Kind zusammen, doch weißt du's, vielleicht ist es nicht deins. Sei immer auf der Hut, mein Freund, sonst bist du gefickt. Denn die Bilder von ihren Titten schickt sie nicht nur an dich. Nein, sie hat aus einem Frosch keinen Ritter gemacht, sondern mit ihren Tratschtanten über dein Pimmel gelacht. Nein, Idiot, du bist nicht der Prinz, der sie rettet. Anfangs fand sie dich so schön, doch heute bist du zu hässlich. Du sagst, du liebst sie für immer und was du für sie gemacht hast. Trotzdem tickt seit 1000 Jahren die Biologie in ihr anders. Wo ist sie wieder? Mit wem zieht sie Koks in der Nacht? Warum arbeitet sie immer jeden Montag bis 8? Du denkst, das Kopfgeficke prallt an dir schonungslos ab. Bitte nimm die Beine in die Hand, wenn sie Onlyfans hat. Hure. Leider warst du nicht der König der Löwen, sondern einfach nur geblendet, weil ihre Möse so schön ist. Ja, ja, ihr hattet zusammen den schönsten Sex auf der Welt. Doch lauf ihr niemals hinterher, hab mehr Respekt vor dir selbst. Mach ihr keinen Antrag auf dem Balkon. Mach ihr keine Geschenke, Mann, du wirst safe enttäuscht. Sie ist nicht das auserwählte Einhorn. Eines Tages fickt sie mit deinem besten Freund. Es gibt keine Disney-Liebe. Nein, nein, es gibt keine Disney-Liebe. Nein, nein, es gibt keine Disney-Liebe. Hör die eine auf zu vergöttern. Und vergiss nicht, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Du wirst das schon richtig machen, mein Sohn. Aber wahrscheinlich wird sie nie wieder mit mir reden. Wenn es so ist, dann ist sie vielleicht nicht die Richtige für dich.